Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohrensausen und auch zu unserer neuen Serie Schwätzen, Babbeln, Schnacken. Man spricht Deutsch. In 5 Teilen erklären wir Ihnen, wie und wo man richtig dattelt, derblackt, galert oder wo man Russen trinkt. Sie kommen jetzt schon in den Tüdel? Wir sorgen dafür, dass sich das ändert. In 5 Folgen wandern wir von Nord nach Süddeutschland und stellen verschiedene Mundarten vor und auch die Eigenarten der Menschen, die sie sprechen. Heute in Folge 2 geht's nach Berlin und Sachsen. Berlinerisch, die Sprache. In Berlin tummeln sich Menschen jeglicher Couleur. Man hört alle möglichen Sprachen. Ein echter Berliner unterscheidet sich von ihnen durch die typische Berliner Schnauze, von der er übrigens genauso viel hält wie von sich selbst. Sehr viel. Aber dazu später mehr. Was die Berliner sprachlich kennzeichnet, ist in erster Linie die Grammatik. Sie vertauschen gerne einmal Genitiv und Akkusativ. Zum Beispiel: Schatz, ich liebe dir. Und sie ignorieren den Genitiv gern ganz, wie es allerdings auch in vielen anderen Dialekten der Fall ist. In Berlin klingt das so. Ja, der Freund von den Mädchen ist ja auch Stulle. Stulle heißt in Berlin normalerweise das belegte Brot. In diesem Zusammenhang ist es allerdings ein Synonym für Idiot. Eine weitere Besonderheit der Berliner ist deren G-Schwäche. Das G nämlich. Also bei uns gibt es sowas nicht. Berliner sagen J statt G. Außerdem machen sie aus Ei ein E, aus Au ein langes O. Na, ihr Kleinen, von euch kann ja wohl auch keiner laufen. Zu kompliziert? Keine Sorge. Also, es gibt kein falsches oder richtiges Berlinern. Also einfach drauf losquatschen, wie einem der Schnabel gerade gewachsen ist. Wir warten los, los, der Berliner Dialekt kommt super doof, doof. Wir von um der Ecke haben großen Doof, doof. Wir wollen flossen auf dem Mops, sexy Hof, Hof. Kein Gebrauch auf unserer Show, sondern Studios, Hof. Rüden Hände aus den Taschen, rein los, doof. Wir essen Frage und wir bleiben auf dem Kurs, Hof. Bei allen Frauen dieser Welt nach jedem Stoß, yo, wir machen's gut. Das Berlinerische ist eine Mischung aus dem Märkischen Platt, dem Sächsischen und dem Hochdeutschen. Es gibt auch Einflüsse aus dem Jiddischen, dem Slawischen und ganz stark auch aus dem Französischen. Um 1700 emigrierten protestantische Glaubensflüchtlinge aus Frankreich nach Berlin und hinterließen Abdrücke auch in der Sprache. Man denke nur an den Ausdruck Bouletten für Frikadellen. Im Französischen bedeutet das Wort Boule Fleischklößchen. Ein weiterer typischer berlinerischer Ausdruck ist Schrippe für Brötchen. Schrippen bedeutet mit einem Messer einritzen, wie es bei den Brötchen, also den Schrippen, getan wird. Und so geläufig wie in Bayern das Wort Mass ist, ist es in Berlin die Molle, das große Glas Bier. Ursprung des Wortes Molle ist das niederdeutsche Wort Mulde oder Backtrog. Weil in den Trog so viel hineinpasst, nahmen die Berliner das Wort für ein großes Glas Bier her. Ganz typisch in Berlin ist auch, dass die Berliner Pfannkuchen zu Berlinern sagen und damit alle Bäcker in Restdeutschland irritieren, weil keiner versteht, warum es in einer Bäckerei Pfannkuchen geben sollte. Übrigens heißt der Berliner Pfannkuchen so, weil man früher im 16. und 17. Jahrhundert Teigballen in der Pfanne über dem offenen Feuer gebraten hat. In der Zeit ist nämlich Berlin enorm gewachsen und es gab genügend hungrige Mäuler, um nicht alles wegzuputzen. Daneben kursiert noch die Legende, der zufolge ein Berliner Zuckerbäcker unter Friedrich dem Großen arbeitete und als Dank dafür die ersten Pfannkuchen buk. Während es schon im 16. Jahrhundert in mehreren Orten Norddeutschlands unförmige, in Schmalz gebackene Hefebannen gab, gab jener Zuckerbäcker den Hefeteigstücken die runde Form von Kanonenkugeln. Und weil ein Backofen fehlte, buk er sie einfach über offenem Feuer in mit heißem Fett gefüllten Pfannen. Lebensart. Wie anfangs schon angedeutet, verfügen die Berliner über ein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Sie sind, wie sie sind, und so wollen sie auch bleiben. Berlin, bleib doch Berlin, da kannst du nicht Selbst der Regierungsumzug von Bonn nach Berlin hat die Stadt nicht sonderlich verändert. Ein paar wichtige Adressen mehr hat die Hauptstadt, aber ansonsten ist Berlin geblieben wie eh und je. Chaotisch und akkurat, schön und hässlich, lustig und trist. Einfach voller Gegensätze. Und ein bisschen untypisch deutsch, was die Ordnung anbelangt. Außerdem stoßen VIPs nicht gerade auf Jubel bzw. bitte ein Autogramm Rufe. Sie gehen unter in der Masse, wie überhaupt so mancher Neuling. Der kann erst abgestoßen und ignoriert, dann wieder wie aus heiterem Himmel in die Arme geschlossen werden. Es ist, als würden die Berliner alles kommen und gehen lassen. So wie die Weimarer Republik, die Nazis, den Kommunismus, Krisen und Pleiten gekommen und gegangen sind. Wobei die finanzielle Pleite ein Dauergast in Berlin ist, über den die Berliner herzlich gern meckern. All das macht Berlin zu einem Symbol von Vergänglichkeit. Die Berliner schauen nicht zurück, bloß nicht nostalgisch oder sentimental werden. Bisschen Gefühl ist okay, und so bleibt der Berliner ein Berliner, ein bisschen selbstverliebt. Berlin, Berlin, Berlin, Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin. Kulinarisches. Berliner essen gern deftig. Typisch urberlinerisch ist Eisbein mit Sauerkraut und Erbsenpüree. Das Gericht genießt Weltruf. Sogar Frankreichs ehemaliger Präsident Chirac wollte bei seinem Berlin-Besuch Eisbein essen, denn nirgendwo wird es so gut und sorgfältig zubereitet wie in der Hauptstadt. Ansonsten typisch berlinerisch Kartoffelpüree und Kartoffelpuffer, Boulette, die Berliner Weiße und natürlich die Currywurst, die es an fast jede Ecke zu kaufen gibt. Allerdings muss man auf die Würste in Berlin zu gewissen Tageszeiten lange warten, wie Kabarettist Herbert Knebel weiß. Und die allerschlimmste Schlange, das ist die Wurstschlange. Sächsisch. Sprache. Eine junge Frau sagte einmal, sie habe einen Kollegen, der aus Sachsen stammt, und sie könne ihn einfach nicht ernst nehmen. Zu komisch sei seine Sprache. Damit steht sie nicht alleine. Sächsisch ist der unbeliebteste deutsche Dialekt, wie das Institut für deutsche Sprache herausgefunden hat. Da nützt es wohl nur wenig zu erwähnen, dass die Finnen unseren Landsleuten aus dem Osten eine besondere Ehre zollen. Deutsch heißt bei ihnen Sachsa. Sing, mein Sachse, sing. Doch Sachse liebt das Reisen sehr, mit wenig das in Knochen. Drum fährt er gerne hin und her in seine Urlaubswochen. Bis nun der Nordbulgarischen tut er die Welt beschnarchen. Die Westberliner verpönten lange Zeit das Sächsische nicht wegen der für viele unschönen Sprache, sondern weil viele DDR-Grenzbeamte Sachsen gewesen sein sollen. Als solche machten sie noch lange von sich reden wegen ihres Gänsefleisch. Einmal genau hinhören, bitte. Gänsefleisch mal den Kofferraum aufmachen? Wenn der Dramatiker Franz Grillparzer jetzt zugehört hätte, würde er vermutlich nur den Kopf schütteln und den Satz wiederholen, den er bereits im 19. Jahrhundert schrieb. Die Sprache dieser Leute beleidigt mein Ohr. Grillparzer verglich die Sachsen sogar mit quakenden Fröschen. Eine Hörprobe zeigt, dass der Vergleich jedoch hinkt. Man kennt es erst neu, sicherlich. Ne? Das wird mal wie immer nicht 50. Dann, ach, hier ist der Teich. Ne? Dann wurden die schon die Verkehrsschilder umgeworfen. Dann Dön oder wie immer Öl. Ne? Hier sind die Verkehrsschilder im Straßenkreuz. Wie Frosch klingt das nicht. Eher kehlig und nach dem Motto, bloß nicht den Mund zu weit aufmachen. Das A wird zu O. Arbeit. Das O wird zum U. Öfen. Und zwischen CH und SCH gibt's keinen Unterschied, was dazu führt, dass Kinder in der Schule Disch statt Dich schreiben oder auch Disch statt Tisch. Denn weiche und harte Konsonanten werden im Sächsischen vertauscht. Aus P wird B, aus K wird G, aus T wird D. Ein ganz wichtiges Prinzip des Sächsischen ist außerdem der Redefluss. Sächsisch musst du dürfen lassen. Und ein Zauber der Musik. Der sächsische Schriftsteller Thomas Rosenlöcher, der um die Unbeliebtheit seines Dialektes weiß, nennt Sächsisch unpreußisch und unmilitaristisch. Er sagt, dass in diesem Dialekt, aus der stets von Kriegen, Zucht und Ordnung geprägten deutschen Geschichte, nur deshalb nichts ankommen konnte, weil er sich durch seine Weichheit nicht für militaristisches Gebaren eigne. Wie dem auch sei, selbst viele Sachsen schämen sich für ihre Sprache. Dabei waren sie es, die einst vorbildliches Deutsch sprachen. Im Mittelalter war Sachsen eine florierende Region mit der seinerzeit größten Messe der Welt, Leipzig, was Menschen aus ganz Deutschland anlockte. Das führte dazu, dass sich die verschiedenen Dialekte miteinander verflochten und daraus eine einheitliche Sprache entstand, das Meißner Kanzleideutsch. Damals kreuzten sich in Sachsen die Handelsstraßen Europas, weswegen der sächsische Dialekt fast überall im Heiligen Römischen Reich verstanden wurde. Es war sozusagen das damalige Hochdeutsch. Martin Luther übersetzte die Bibel auch nicht ins Hochdeutsche, sondern ins Sächsische. Preußen übernahm Wortschatz und Grammatik des Sächsischen, die Aussprache blieb allerdings Hochdeutsch. Goethe studierte überwiegend in Leipzig, eben wegen jener Sprache. Der damalige Sprachlehrer Gottsched sagte einmal: Ganz Deutschland ist schon längst stillschweigend darüber eins, dass das mittelländische oder obersächsische Deutsch die beste hochdeutsche Mundart sei. Mit dem Siebenjährigen Krieg nahm der Vorbildcharakter der sächsischen Sprache ein jähes Ende. Preußen besiegte Sachsen im Jahr 1763. Ab sofort wurde nur noch Hochdeutsch geredet bzw. Niederdeutsch. Berlin avancierte zum kulturellen Zentrum und löste Sachsen als Kultur- und Wirtschaftshochburg ab. Und Inn war nicht mehr Mitteldeutsch, sondern Niederdeutsch. Apropos Krieg. Die Sachsen waren ein streitbares und kriegslustiges Völkchen, was sich in dem Begriff Sächsisch widerspiegelt. Der Begriff geht auf den Stamm der Sachsen sowie ein einseitig geschliffenes Kurzschwert zurück, das Sachs oder Sachs genannt wurde. Dies benutzten die Männer bei den Sachsenkriegen von 772 bis 804 unter Karl dem Großen und unter Heinrich dem IV. Im 11. Jahrhundert. Besonders diskreditiert wurde der Dialekt nach dem Zweiten Weltkrieg durch Walter Ulbricht und Co. Die holten aus dem dicht besiedelten Sachsen Parteigänger nach Berlin. Das Gros der Zoll- und Grenzbeamten waren Sachsen. In der Zeit entstand der Satz: Die Sachsen sind die fünfte Besatzungsmacht. In dieser Zeit hat auch die Abneigung der Berliner gegen den sächsischen Dialekt ihren Ursprung. Seitdem sitzt das Klischee schön tief. Wenn ein dummer Mensch im Fernsehen gebraucht wird, darf es sehr gern ein Sachse sein. Lebensart. Sachsen im Fernsehen oder auf der Bühne gibt es viele. Nicht, weil sie alle dumm wären, im Gegenteil. Sie haben Hirn und vor allem reichlich Witz. Im Gegensatz zu den meisten anderen Deutschen nehmen sich die Sachsen gern auch selbst auf die Schippe. Der sächsische Witz hat historische Gründe, die der Volkskundler Professor Lutz Röhrig folgendermaßen erklärt. Sachsen war ein Hauptort der Aufklärung. So hat der Sachse eine Neigung, verstandesgemäß an die Erscheinungen des Lebens heranzukommen. Er fragt immer nach den Gründen für die Erscheinungen. Über alles sucht er sich ein Urteil zu bilden. Dabei gibt es für ihn nichts Absolutes. Alles hat nur einen relativen Wert. Eine florierende Inspiration der Sachsen hat mit dem Krieg nicht aufgehört. Die Sachsen haben das europäische Porzellan, die Kaffeefiltertüte und die Inlineskates hervorgebracht und dazu eine Menge Kabarettisten, darunter Bernd Lutz Stange. Er erklärt die sächsische Sprache an einem Witz auf Sächsisch. Was ist der Unterschied zwischen Teekessel und Othello? Ganz einfach. Beim Teekessel, da sieht der Tee und beim Othello, da sieht der Sie. Der ganze Schalk der Sachsen steckt ganz und gar in ihrer Aussprache. Von wegen also, Sachsen seien dumm. Sie sind humorvoll, helle und außerdem höflich und heimtückisch. Also höflich und heimtückisch. Als sich im Sachsen des Mittelalters noch die wichtigsten Handelsstraßen Europas kreuzten, begrüßten sie alle Ortsfremden stets offen und respektvoll. Zugleich nutzten sie ihre Vorrangstellung aus, indem sie beim Handeln und Wirtschaften immer den richtigen Moment abpassten. Die hemdicksche Art der Sachsen brachte auch die DDR mit zu Fall. Die Leipziger waren es, die mit den Montagsdemonstrationen den Sturz der DDR-Regierung einleiteten. Kulinarisches. Daneben sind die Sachsen Genießer. Der Weinbau beeinflusst Kultur und Tradition der Menschen im Elbtal schon seit Jahrhunderten. Kein geringerer als August der Starke, der Kurfürst von Sachsen und König von Polen war, genoss den edlen Tropfen in kräftigen Zügen. Der sächsische Wein war seine Leidenschaft, weshalb er aktiv den Weinanbau im Elbtal förderte. Barocke Lust vereinte sich mit einer Tafelkultur, die bis heute nachwirkt. Muss nicht länger schüchtern sein, bleib doch nicht nur beim Bier. Nimm noch einen kurzen, dann bleib's auch bald bei dir. Was das Essen betrifft, sind Quarkkeulchen in Sachsen eine Spezialität. Auf Sächsisch? Quarkkeulchen. Ihren Namen haben sie wegen ihrer Form bekommen, nicht wegen des Quarks, der zwar auch im Teig enthalten ist. Hauptbestandteil sind aber normalerweise Kartoffeln. Man kann sie aber auch ohne Kartoffeln und mit mehr Quark zubereiten. Der Teig aus Kartoffeln, Quark, Eiern, Mehl und Rosinen wird in der Pfanne wie ein Eierkuchen ausgebacken. Serviert wird das Gebäck mit Apfelmus und Zimt. Also dann, guten Appetit! In der Folge 3 unserer Mundart-Serie hören Sie Hessen und Schwaben. Diesen Podcast können Sie noch einmal nachlesen unter wissen.de/mundarten. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.